Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung einging, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen doch nicht.